Je besser wir uns kennen, desto gewappneter sind wir für Lebenskrisen und Herausforderungen. Mit tiefer Selbstkenntnis fürchten wir auch den Wandel weniger. Ich heiße Greg Braden in der Sendung willkommen. Wie geht's dir, Greg? Alex, mir geht es fantastisch. Ich freue mich, heute bei dir zu sein. Das hier ist völlig unvorbereitet. Wir haben keine Ahnung, wohin es führen wird. Und genau das macht es so spannend. Wir sind tatsächlich nicht weit voneinander entfernt. Ich melde mich aus einem Studio in der Nähe von Santa Fe, New Mexico. Und ja, ich befinde mich direkt nördlich von dir hier in Texas. Es freut mich sehr, heute hier zu sein und bei deiner Gemeinschaft zu sein. Danke für diese Gelegenheit, um mich etwas mit diesem Programm zu verbinden. Ich schätze dich, mein Freund. Ich war oft in Santa Fe. Es ist wunderschön, herrlich spirituell. Eine einzigartige Energie ist dort spürbar, ohne Zweifel. Du weißt. New Mexico ist wirklich interessant. New Mexico ist sehr interessant. Es ist ein großer, dünn besiedelter Bundesstaat. Insgesamt leben dort 1,5 Millionen Menschen. 1 Million davon in Albuquerque. Somit verteilen sich nur 500.000 Menschen auf den Rest des Staates. Santa Fe, Taos, Las Cruces, all diese anderen Gemeinden. Und ehrlich gesagt, je weiter man nach Norden kommt, desto schöner wird es. Es ist das sogenannte Hochwüstenklima, also ist es wunderschön. Viele Geheimnisse um die einheimischen Traditionen von Albuquerque bis hoch zur Grenze von Colorado. Also freue mich, hier zu sein. Ja, mein Herr, ich kenne Ihre Arbeit. Ich meine, ich beobachte Sie schon seit Jahren und studiere die Arbeit, die Sie schon lange machen, weil Sie gehören zu den Persönlichkeiten, die menschliches Potenzial, Wissenschaft und Spiritualität vereinen. Eine seltene Mischung. Wie begann Ihre Reise, diese Aspekte zu verbinden? Manche sagen, es seien Gegensätze, doch wie wir alle wissen, sind sie in Wahrheit alle miteinander verbunden. Ja, genau. Sie sind keine Gegensätze. Und oft fragen mich Leute, Greg, wie hast du den Sprung geschafft, den sie als Quantensprung sehen? Ich bin ein bodenständiger Wissenschaftler mit starkem Hintergrund in den Lebenswissenschaften. Zufällig arbeitete ich in der Industrie, als Computer gerade sehr gefragt wurden. Ende der 60er, Anfang der 70er und durch die 80er Jahre hindurch. Computer existierten schon, waren jedoch raumgroß und wurden gerade so verkleinert, dass sie auf das passten, was wir heute als Desktop- oder Laptop-Computer kennen. Dadurch hatte ich ausgeprägte Expertise in Mathematik, Physik und Informatik. Es war ein breit gefächerter und starker Hintergrund, der es mir erlaubte, damals in diverse Wissenschaften einzutauchen. In den 1950er Jahren besuchte ich die Schule. Uns wurde beigebracht, dass Wissenschaften getrennt waren, etwa Mathematik und Physik, waren gleichsam eine gemeinsame Sprache, doch Biologie blieb von Geologie und diese von Chemie getrennt. Die Wahrheit ist, die Welt funktioniert anders. Es gibt nur eine Welt. Es gibt die Natur und die Natur kennt diese Grenzen nicht. Also, es war eher eine logische Weiterentwicklung des Verständnisses der Wissenschaften als ein Quantensprung. Wir sprechen über Spiritualität. Tatsache ist, dass Menschen haben Spiritualität Definitionen zugeschrieben, die unser Verständnis von Spiritualität begrenzen. Die wahre Definition von Spiritualität dreht sich alles um Beziehungen und um unsere Beziehung zu uns selbst. Unsere Beziehung zur Erde, Vergangenheit und Zukunft. Mit Gott, mit anderen Menschen. Und all diese Beziehungen werden durch die Wissenschaften definiert. Es war also für mich vollkommen logisch, diese Beziehungen durch eine wissenschaftliche Linse zu erforschen. Und ich denke, es gab keine. Es war ein großer Erweckungsmoment, doch viele in meiner Gemeinschaft sind schon informiert. Im Kalten Krieg wurde ich wegen meiner Expertise als Geowissenschaftler konsultiert, in der Informatik. Und das verschaffte mir einen Logenplatz, um die Schrecken des Kalten Krieges hautnah mitzuerleben, als die damalige UdSSR und die damalige USA. Denn es war nicht dasselbe. Es ist heute ein ganz anderes Land. Als diese beiden Supermächte beinahe das Undenkbare mit Atomwaffen taten, war es eine absolut wahnsinnige Zeit. Mein Gefühl war stets, Alex, dass wir, wenn wir wissen, wo in der Vergangenheit zu suchen und wie die Weisheit alter Zivilisationen zu deuten ist, den Schlüssel finden könnten, um über die trennenden Unterschiede hinwegzukommen, die zu Konflikten wie dem Kalten Krieg führten, in dem ich aktiv war. Deshalb wollte ich meine Zeit darauf verwenden, zu erforschen, was unsere Ahnen wussten und wir vergessen haben oder erst jetzt zu verstehen beginnen, die uns helfen könnte, eine Welt zu erschaffen, in Wirklichkeit, die wir im Herzen als möglich kennen, Spiritualität und Wissenschaft, schienen mir vernünftig. Also das ist eine lange Antwort auf eine kurze Frage, aber so hat sich das eben zugetragen. Es ist so. Wissen Sie, je mehr ich über Jahre in Kunst vertieft war, ich liebe einfach total Geschichte, liebe alte Zivilisationen. Ich war an vielen Orten in Mexiko, war in Chichen Itza, war in Tulum und man sitzt einfach nur da und man ist einfach nur wie Chichen Itza, man sitzt da und betrachtet nur dieses ehrfurchtgebietende Bauwerk. Genauso. Vielleicht haben einige Agrargesellschaften so etwas erbaut, mit dem wir heute Schwierigkeiten hätten, überhaupt daran zu denken, so etwas zu bauen. Aus Ihrer Erfahrung, nach all Ihren Forschungen über die Jahre. Diese Frage ist weitreichend, aber in alten Zivilisationen scheint es einfach, dass die Technologie, die von den großen Pyramiden bis hin stammte. Was ist die neue? Nicht Kokope, die Sie gerade in der Türkei gefunden haben. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Diese Art von Städten, die jetzt beginnen, die Geschichte neu zu schreiben. Wir sind so, Moment mal, vor 12.000 Jahren oder etwa vor 12.000 Jahren am Ende der letzten Eiszeit. Das macht keinen Sinn. Jäger und Sammler konnten nicht einfach aufwachen und sowas bauen, oder? Sicher nicht. Was denkst du? Sind wir etwa degeneriert und waren einst etwas fortschrittlicher? Ich meine, wenn man sich die Yugas anschaut und die Konzepte in alten hinduistischen Schriften, die von Zyklen von 24.000 Jahren sprechen und dass wir damals auf einem höheren gesellschaftlichen, intellektuellen Niveau waren und zu degenerieren beginnen. Beim Umschauen scheint es, als wären wir zurückgegangen. Deine Meinung dazu würde mich interessieren. Natürlich, das ist tatsächlich eine große und sehr wichtige Frage. Ich werde daher einen kleinen Schritt zurücktreten, um diese Frage in den passenden Kontext zu setzen. Ein Kampf entfaltet sich in unserer Welt, der auf vielen Ebenen ausgetragen wird. Es ist ein Kampf um unsere Überzeugungen. Was wir glauben über Klimawandel, Pandemien, 5G, Chemtrails, all das, besteht ein Kampf um unsere Gedanken. Dieser Kampf tobt unentwegt, jede Minute, jede Stunde, jeden Tag, durch die Nachrichtenströme traditioneller Medien, die uns drängen, eine bestimmte Denkweise zu übernehmen, die spezifische Agenden fördert. Es gibt einen Kampf im Klassenzimmer, was die Lehrbücher angeht und die lehren, wer wir sind, woher wir kommen. Und dieser Kampf ist überall bei dem, was man nennt. Nun, es ist unsere Geschichte, die Geschichte unserer Vergangenheit. Aber all das, basierend auf meiner Erfahrung und Meinung, ist ein Vorwand für einen tieferen Kampf. Es gibt buchstäblich einen Kampf um unser Menschsein. Unser Menschsein steht auf dem Spiel, da fortgeschrittene Technologien vorgeschlagen werden, um unsere Biologie zu ersetzen, von künstlicher Intelligenz bis zu Chemikalien im Blut, Chips im Gehirn, Sensoren unter der Haut. All das ist Teil eines Kampfes um unsere Selbstwahrnehmung. Dieser Kampf wird mit Händen und Füßen geführt, um das sogenannte Standardmodell zu bewahren. Es besagt, dass wir in ein lebloses, inertes Universum hineingeboren werden, entstanden durch einen zufälligen Urknall, oft glückliche Physik genannt, und dass wir das Ergebnis zufälliger genetischer Mutationen sind. Glückliche Biologie wird es genannt, und dass die Zivilisation primitiv begann und sich langsam, allmählich über lange Zeiträume entwickelte. Das ist Teil des Standardmodells, für das gekämpft wird. Das Problem, Alex, sind die Daten. Als Wissenschaftler kann ich dir und den Zuschauern in die Augen schauen und klar sagen, ohne jegliches Zögern, die Daten stützen das Standardmodell nicht. Also die Daten zeigen uns jetzt, dass das Universum scheint lebendig. Es agiert wie ein lebendiges Wesen, trifft intelligente Entscheidungen. Steht ein Stern kurz vor der Explosion, die andere Sternen oder Sonnensysteme gefährden könnte, ändern sie den Kurs zum Ausweichen. Energie, die fließt von diesen explodierenden Sternen, haben das Hubble und das James Webb Weltraumteleskop als erste Aufnahmen gemacht. Wäre es nur einmal vorgekommen, könnte man von Zufall sprechen. Doch es wiederholte sich stetig. Das Universum wirkt wie eine lebendige, bewusste Entität, fast menschlich. Es fehlen physische Belege für die Evolutionstheorie, wie sie in Schulen gelehrt wird, die besagt, dass wir uns aus primitiven Organismen entwickelt haben. Weniger entwickelten Wesen als wir. Es ist Spekulation, es ist Theorie. DNA-Studien zeigen, dass wir vor rund 200.000 Jahren wie aus dem Nichts erschienen. Wir können nun DNA alter Lebensformen extrahieren und ihr Genom mit unserem vergleichen. Es zeigt Verbindungen zu Neandertalern. Wir stammen nicht direkt von ihnen ab, teilen aber DNA aufgrund von Vermischung. Quasi hatten wir Neandertaler-Freunde. Manche sagen, das tun sie noch immer. Ich wollte sagen, ich traf einige Leute, viele davon, mein Herr. Ja, ich war kürzlich auf einer Veranstaltung, habe etwas gesagt und die Frau in der ersten Reihe kommentierte. Sie meinte, ich täte es immer noch. Der Mann neben ihr lachte nicht, also nehme ich an, es stimmte wohl. Ich habe es in Echtzeit geschehen sehen. Der Kern der Sache ist, dass die Beweise das Standardmodell nicht stützen. Das Standardmodell hält uns in einem Gefühl der Machtlosigkeit und Trennung von unserer Welt und macht uns anfällig für die Vorstellungen anderer darüber, wie wir unser Leben führen sollen. Welche Art von Gesellschaft ist möglich, wenn es um die Zivilisation selbst geht? Das Gleiche passiert. Als ich in der Schule war, wieder in den 50ern, 60ern, frühen 70ern, wurde mir beigebracht, dass die Zivilisation in der sogenannten Wiege der Civilization, dem Indus-Tal, wo etwa 5000 Jahren begann, dem Tigris-Euphrat-Tal. Diese Idee ist längst überholt, aber sie wird immer noch im regulären Lehrplan gelehrt. Wir wissen jetzt, dass es nicht eine einzige Wiege der Civilization gab, sondern anscheinend sechs gleichzeitige Wiegen der Civilization. Tigris und Euphrat waren eine davon. Ägypten war eine davon. Es gab eine in Mesopotamien, es gab eine in China. Im Norden Perus war die sogenannte Korallkultur beheimatet. Mesoamerika war auch eine dieser Zivilisationen. Und das Interessante ist, dass sie alle ähnliche Technologien hatten. Und sie alle hatten Pyramidentechnologien, sie besaßen sie alle. Kosmologien, die uns Geschichten erzählen über unser Sonnensystem und die Milchstraße im 20. Jahrhundert wiederentdeckt, waren schon vor tausenden Jahren bekannt. Sie beherrschten Architektur, Landwirtschaft und Mathematik. Und woher stammte all das her? Wie konnte das alles passieren? Als Wissenschaftler muss ich sagen, dass die Daten und die genetische Manipulation, die nötig war, damit wir zu dem wurden, was wir sind, beeindruckend sind. Das menschliche Chromosom Nummer 2 ist ein gut dokumentiertes Beispiel für eine Fusion. Ein Chromosom, das durch eine Fusion und genetische Manipulation entstanden ist, die natürlich nicht auftreten kann. Es ist verantwortlich für unsere Fähigkeit zu Empathie und Sympathie, die Selbstregulation unserer Biologie. Es ist verantwortlich für ein um 50% größeres Gehirn als das unserer nächsten Primatenverwandten, dank eines spezifischen Chromosoms, Chromosom 7. Ist der Grund für unsere komplexe Sprache und warum nie ein Schimpanse sagen wird, Led Zeppelin, Stairway to Heaven, denn ihr Chromosom 7 zeigt nicht die Mutationen, die unseres aufweist. Bei uns traten alle Veränderungen gleichzeitig auf, sehr schnell, innerhalb derselben kurzen Zeitspanne, nicht langsam über lange Zeiträume. Wissenschaftler wissen, dass solche Ereignisse natürlich nicht passieren. Als Wissenschaftler muss ich folgern, es scheint einen Eingriff in unserer Vergangenheit gegeben zu haben. Vor 200.000 Jahren. Und Wissenschaftler sind sich über das Datum einig. Also sind wir vor 200.000 Jahren aufgetaucht. Daran gibt es keinen Zweifel. Die Frage ist, woher kommen wir? Da liegt die Kontroverse. Also, die Zivilisationen, die uns gelehrt wurden. Früher, als uns beigebracht wurde, dass die Zivilisation vor 5000 Jahren begann, wissen wir jetzt, dass diese 5000 Jahre nur der jüngste 5000-Jahres-Zyklus sind und uns wurde nur die Geschichte des jüngsten 5000-Jahres-Zyklus gelehrt. Und davor gab es einen weiteren und dort sieht man Dinge wie den Golf des Kampfes in Indien. 36 Meter unter Wasser, 9500 Jahre alt, eine Stadt, 4,8 Kilometer lang und 8 Kilometer breit, passend zur Bhagavad Gita, die man für ein Märchen hielt. In Südperu sieht man ähnliche Städten, Korallen, eingestürzt, als die Zivilisation zu beginnen schien. Diese Korallen fielen vor 5000 Jahren, doch ihre Geschichte reicht 2000 Jahre weiter. Es öffnet sich ein zusätzliches 5000-Jahre-Fenster. Nun enthüllt Göbekli Tepe und das schmelzende Eis der Antarktis durch Satellitenbilder komplexe archäologische Strukturen. Unter dem Eis, es ist seit 20.000 Jahren dort. Wer hat vor 20.000 Jahren diese Konstruktionen errichtet? Wir beobachten nun einen dritten Zyklus von 5.000 Jahren. Diese uns wohlbekannten Zyklen dauern 525 Jahre und gelten als große Weltzeitalter, die den mesoamerikanischen Kalender bilden. Viele nennen ihn den Maya-Kalender, der hauptsächlich durch Klimawandel und durch die Position der Erde im Weltraum bezüglich der Sonne vollzieht die Erde einen Tanz. Neigung, Winkel und Taumeln. Diese Bewegungen sind regelmäßig. Milankovitch-Zyklen werden diese in geologischen Begriffen genannt und sie treiben einen Großteil des Wandels an. Also blicken wir jetzt zurück. Wir schauen auf Zivilisationen vor der Eiszeit zurück, vor mehr als 20.000 Jahren, bis in die Gegenwart. Und das Standardmodell wehrt sich dagegen. Als Wissenschaftler kann ich Ihnen sagen, was passiert, wenn eine Entdeckung gemacht wird. Alex, es passt nicht ins traditionelle Modell. Egal, ob es um die menschliche Evolution geht oder um Zivilisationen. Für den Planeten. Wenn die Entdeckung nicht passt, wird sie als Anomalie bezeichnet. Und dann nehmen Sie die Anomalien und legen sie auf einen Haufen hier drüben und sagen, wir kommen später zurück und schauen uns das an. Nun, was jetzt passiert ist, der Haufen von Anomalien ist tatsächlich so groß, dass er die traditionelle Geschichte neu schreibt. Ich habe Freunde in der Wissenschaft. Sie bleiben Freunde bis zu dieser Unterhaltung. Wir sprechen eine Weile nicht. Und dann fragte ich sie, sagte also, warum könnt ihr das nicht euren Schülern beibringen? Warum nicht alles mit unseren jungen Leuten teilen? Gebt ihnen die alten Ideen, gebt ihnen die neuen Entdeckungen und lasst sie es selbst herausfinden. Und das Besondere, sagte ein männlicher Professor einer renommierten Universität, ist, dass wir diesen Kampf der nächsten Professorengeneration überlassen. Er betonte, es gäbe eine neue Generation von Hochschulprofessoren. Wir werden sie gegen das Standardmodell kämpfen lassen, denn wir wollen die Bücher nicht ändern. Wir wollen nicht ändern, was wir 40 oder 45 Jahre lang gelehrt haben. Das Nettoergebnis ist also, dass wir jetzt eine Generation junger Menschen haben, die engagiert sind und wirklich die Probleme lösen wollen, die wir ihnen hinterlassen haben. Aber wir bitten sie, die Probleme mit derselben Denkweise zu lösen, mit der wir die Probleme geschaffen haben. Wir teilen die neuen Informationen nicht. Natürlich ändert sich das. Es ändert sich nur sehr langsam. Es ist eine ausführliche Antwort auf eine kurze Frage, aber ich denke, wir müssen sagen, dass Eingriffe stattfanden. Und alle Beweise, besonders die DNA-Beweise, bestätigen dies durch genetische Manipulation und kulturelle Belege. Jede indigene Tradition, die ich studiert habe, Alex, spricht nicht von langsamer, schrittweiser Entwicklung. Alle sagen, wir seien das Produkt einer größeren kosmischen Gemeinschaft. Wir haben Verbindungen, die über diese Welt hinausgehen. Das behaupten alle, von Tibetern bis zu Yucatan, Schamanen und natürlich in den Anden. Die einheimischen, indigenen Traditionen in ganz Amerika, sie alle sagen das. Das ist also der kulturelle Beweis, der archäologische Beweis. Ich bin Berater. Als Geologe und Linguist bin ich Berater bei einigen archäologischen Projekten, die jetzt Erkenntnisse zutage fördern. Archäologische Beweise, die direkte Beziehungen zwischen den Menschen der Erde und Wesen aus dem Weltall darstellen. Und was interessant ist, auf diesen archäologischen Artefakten gibt es Karten unseres Sonnensystems. Die Ringe um Neptun zeigen zum Beispiel, von denen wir erst wussten, dass sie existieren, als erst spät im 20. Jahrhundert. Und natürlich zeigen sie die Ringe um Saturn und auch die Ringe um Jupiter. Sie zeigen die relativen Größen. Sie zeigen die Monde der verschiedenen Planeten in unserem Sonnensystem. Aber das Interessante ist, dass sie es so darstellen, als ob man sich von außen nähern würde, Stat von der Erde aus unser Sonnensystem zu verlassen. Und man muss sich fragen, woher kommt das alles? Und wenn man ein oder zwei sieht, könnte man sagen, vielleicht ist es ein glücklicher Zufall. Wir sprechen buchstäblich von Hunderten von Artefakten, die dieselben Dinge darstellen, aber sie sind in diversen Medien festgehalten. Das meiste davon ist in Stein gemeißelt. Das sehen wir. Also haben wir jetzt archäologische Belege, genetische Belege, kulturelle Belege und nochmals archäologische Belege, denn diese archäologischen Stätten werden nun auf 25.000, 30.000 Jahre vor heute datiert. Eiszeit oder sogar vor der Eiszeit. Und nichts davon entspricht dem Standardmodell. Nichts davon stützt die Geschichte, die uns beigebracht wurde. Und das weiß ich. Mein lieber Freund Graham Hancock spricht darüber. Wir sind schon seit sehr langer Zeit hier. Aber ich glaube, was jetzt geschieht, ist eine verändernde Welt, vor der wir Herausforderungen und Probleme stehen. Dass wir nur lösen können, wenn wir ehrlich zu uns selbst über unser Sein sind. Nun stützen Daten eine neue Menschheitsgeschichte. Die Frage ist, ob wir uns und die Welt genug lieben, um zu akzeptieren, was Beweise nahelegen. Fordern uns die Daten auf, ihnen zu folgen und zu sehen, wohin sie führen, statt sie in eine vorgefertigte Geschichte zu pressen, wo sie nicht hingehören? Das ist das spirituelle Unterfangen, das uns jetzt alle erwartet. Es ist wirklich faszinierend, denn ich glaube, das, was sich verändert, und zwar nicht nur im Bereich, über den wir sprechen, sondern auch in der Spiritualität, in der Religion. In vielen Bereichen ist Information, die einst von Wächtern gehütet wurde, nun frei und offen zugänglich. Das meine ich ernst. Die neue Serie von Graham Hancock, die gerade erst auf Netflix erschienen ist, um Himmels Willen, wird von Millionen und aber Millionen von Menschen gesehen werden und Gespräche eröffnen. Sendungen wie diese verbreiten Informationen. Und die jüngere Generation schaut sich solche Sendungen an und liest Bücher wie deines und Grahams und von anderen Führungspersönlichkeiten in diesem Bereich. Und sie stellen einfach die Fragen. Der Beweis liegt darin, dass es Leute wie dich gibt, die ihr Leben dem Übertragen ihres Wissens aus früheren Branchen in neue Bereiche widmen, um Informationen wie diese zu teilen. Eine neue Generation entsteht. Ich kenne Graham schon lange. Wir waren gleichzeitig in Ägypten an unterschiedlichen Projekten. Ich denke zurück an die Zeit, als er und Robert Bauwald dort waren und andere vom Gizeh-Plateau verbannt wurden. Ihre Entdeckungen standen den herrschenden Ansichten entgegen. Was über die ägyptische Geschichte und die ägyptische Archäologie gelehrt wurde, sie wurden von diesen Städten verbannt. Und damals war es eine andere Welt. Es war eine andere Welt. Und wir haben das Glück, hier zu sein, um diese Welten zu verbinden. Und es gibt eine neue Generation junger Menschen. Und junger, was ist schon dabei? Machen wir einfach weiter. Finden wir heraus, was wahr ist. Deswegen ist es gerade eine so aufregende Zeit. Ich möchte nun Ihre Meinung zur Simulationstheorie hören, da Sie sich früher damit befasst haben. Ich bin unsicher über die Neuheit des Konzepts, hatte jedoch bereits Wissenschaftler zu Gast, die darüber sprachen, was die Debatte neu entfacht hat. Können Sie ganz kurz erklären, was die Simulationstheorie ist, aber wirklich kurz? Aber das allgemeine Konzept. Viele Dinge, die in der Quantenphysik als Wissenschaft aufkommen, sorgen für Unmut im Establishment. Als die Quantenphysik aufkam, wurde sie quasi abgeblockt. Die Tür wurde geschlossen und nach meinem Verständnis gab es seit 1918 keine bedeutenden Fortschritte in der Quantenphysik. Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber es scheint, als käme sie dem immer näher, worüber die Alten in spirituellen Texten wie den Veden sprachen. Ich meine, es gibt Konzepte in den Veden, die jetzt plötzlich so akzeptiert werden, als ob man sagen würde, oh ja, Maya, sprich die Simulationstheorie. Ihre Gedanken dazu interessieren mich sehr. Nun, das ist ein großes Gespräch. Kann ich den Namen einer anderen Videoserie von Ihnen nennen? Natürlich, natürlich. Also an die Zuhörer, die Gaia kennen. Das ist Gaia. Ja, natürlich. Filmfirma. Ich habe eine ganze Serie namens Fehlende Länge Staffel Nummer 2 gemacht. Die gesamte Staffel war dieser Diskussion gewidmet. Ich glaube, es waren 13 Folgen. Um es kurz zu machen, es geht um die sogenannte verbotene Frage in der Welt der Physik. Und die Frage lautet: Leben wir in einer virtuellen Realität oder in einer computergenerierten Realität? Viele werden sagen, alles hier ist real. Doch wenn du in einer Simulation wärst, wie könntest du das erkennen, wenn du nie etwas anderes gekannt hast? Diese Idee ist nicht neu und wurde schon in den 1940er Jahren vorgeschlagen. Der Gedanke, dass wir vielleicht in einer Simulation leben, existierte schon, als der Begriff virtuelle Realität noch nicht geläufig war. In den 1940ern entstanden die ersten Computer. Es stellte sich die Frage, könnten wir das Erzeugnis einer fortgeschrittenen Zivilisation sein? Oder sind wir selbst diese Zivilisation, die sich in eine Simulation versetzte, um zu lernen? Denn darin liegt der Sinn einer Simulation. Lernen. In einer immersiven Umgebung, um etwas zu lernen, das man braucht, wenn man woanders hingeht. Wenn man sich die alten Traditionen anschaut, sagen alle, dass diese Welt nicht real ist. Sie sagen, wir leben einen Traum oder wir leben. Du hast die hinduistischen Traditionen erwähnt. Das nennt sich Maya. Maya ist der Traum. Christliche Traditionen sagen, dass diese Welt ist vergänglich. Wir kommen von anderswo, lernen hier etwas und gehen dann wieder. Unser Aufenthalt ist nicht lang. Wir ziehen weiter. Sie alle teilen diese Ansicht, doch das ist keine Wissenschaft. Wo die Wissenschaft wirklich fasziniert, ist im Jahr 1991. Nick Bostrom. Ich wusste nicht, dass wir dieses Gespräch führen würden. Also mache ich das alles aus dem Gedächtnis, aus dem Stegreif. Aber es war Nick Bostrom. Er schrieb die erste Doktorarbeit, die untersuchte, ob wir in einer simulierten Realität leben. Heute kann man sogar einen akademischen Grad erwerben, indem man diese Frage erforscht. In seiner Abhandlung entwickelte er einen komplexen Algorithmus, der viele Alltagsvariablen einbezog. Und wenn Sie auf die Uhr sehen, ist noch ausreichend Zeit vorhanden. Das ist ein gutes Gespräch. Bitte schätzen Sie das. Bei der ersten Frage sprach ich außergewöhnlich lange und ließ Ihnen wenig Zeit zum Einhaken. Ich bin bereit, fortzufahren. Ich schätze das sehr. Ja, also ich schätze Sie. Was Bostrom gemacht hat, war, er hat diesen Algorithmus entwickelt, alle diese Variablen aus dem Alltag eingespeist und der Algorithmus meldete zurück, die Chancen sind weit größer, dass wir in einer simulierten Realität leben, als dies nennt man eine Basisrealität. Stephen Hawking erforschte dies, bevor er starb. Er sagte, das ist die große Frage, die wir uns stellen müssen. Leben wir in der Basisrealität oder existiert eine andere? Sind wir vielleicht eine von vielen Simulationen? Wenn man darüber nachdenkt, ergibt das eigentlich viel Sinn, denn in einer Simulation, wer profitiert von der Simulation? Und die Antwort lautet, es sind die Menschen in der Simulation, denn sie sind es, die dabei lernen. Betrachten Sie die Eigenschaften einer Simulation. Ob es ein Flugsimulator ist, der Piloten das Fliegen lehrt, oder ein Undock-Simulator für SpaceX, um an die Raumstation anzudocken, oder ein Simulator zum Installieren von Solarpanelen auf dem Mars. Wissen Sie, wie es geht, bevor Sie ankommen? Jede Simulation beginnt irgendwann und endet auch. Jede Simulation hat Regeln. Wenn Sie diese Regeln befolgen, wird die Simulation für Sie viel einfacher verlaufen. Jede Simulation basiert auf Zyklen. Der Computer wird Zeitzyklen oder Erfahrungszyklen generieren, die in der Simulation wiederholen. Jede Simulation ist faszinierend. Sie ermöglicht den Teilnehmern, über die simulierte Umgebung hinaus zu kommunizieren, falls sie Unterstützung brauchen. Stell dir vor, du bist in einem Flugsimulator, kämpfst mit Seitenwinden und rufst über Funk um Hilfe an jemanden außerhalb deines Simulators. Also wenn du das mit unserem aktuellen Erleben vergleichst, das Universum hatte einen Anfang. Mathematisch können wir vorhersagen, wann es enden wird. Sonnensystem und das Leben, wir erleben Anfänge sowie Enden. Wir haben Regeln, die unsere Vorfahren uns vor langer Zeit hinterließen. Wenn wir diesen folgen, wird das Leben einfacher. Uns wird gesagt, dies sei ein Traum, eine Illusion oder Maya. In Schwierigkeiten fragen wir ungern jemanden, der selbst betroffen ist. Uns wurde beigebracht, dass wir im Bewusstsein fähig sind, über die Simulation hinauszugehen und unser höheres Selbst zu befragen, dass möglicherweise du selbst außerhalb der Simulation bist, dass du kommunizierst oder Gott zu fragen, der der Architekt des Simulators sein könnte oder deine Vorfahren, die verstorben sind, die nun außerhalb der Simulation sind und was uns wie ein ganzes 100-jähriges Leben erscheint, könnte sein 10 Minuten in Simulation. Unser gesamtes Leben, unsere Zeitwahrnehmung könnte 10 Minuten sein. Wir könnten das Produkt einer hochentwickelten, technologisch ausgefeilten Zivilisation sein, die sehr alt ist und auf ein Problem gestoßen ist. Und dieses Problem wird vermutlich in der Simulation reflektiert. Es könnte eine Umweltkatastrophe oder Krieg sein. Vielleicht stehen wir kurz davor, uns im Krieg zu zerstören, leben in einer Simulation und fragen uns, ob es einen anderen Weg gibt. Wenn das wahr ist, könnten mehrere Simulationen existieren. Die Physik deutet nun darauf hin, dass die Multiversentheorie, viele Phänomene in unterschiedlichen Sprachen scheinen alle auf dasselbe hinzuweisen. Ich war heute früher in einem Webinar und da war ein Physiker, mit dem ich gesprochen habe, der uns erklärte, wie wir sind. Im Grunde sind wir zu 99,99 und er ging bis auf 6 Dezimalstellen leerer Raum. Es steckt nicht viel in uns hier. Und genau so würde man erwarten, dass ein Computer einen Avatar in einer Simulation erschafft. Also eines der interessanten Dinge, über die Elon Musk spricht, wenn er fest davon überzeugt ist, dass wir in einer simulierten Umgebung leben, ist, dass wir erst seit 60 oder 70 Jahren Computer haben und wir bauen Umgebungen, die vom alltäglichen Leben praktisch nicht zu unterscheiden sind. Man geht zu Disney und sieht das im großen Stil. Man betritt einige dieser Räume, alles ist computergeneriert und sieht verdammt echt aus. Man erkennt den Unterschied nicht. Was könnten wir als Zivilisation erreichen, wenn wir schon seit 5000 Jahren Computer hätten, was in der Simulation nichts ist? Wie realistisch wären dann unsere Simulationen? Und dann betrachtet man die Themen, die sich in unserer heutigen Welt abspielen und das vorherrschende Thema von Gut gegen Böse und die Fähigkeit, entdecken, eine Liebequalität in uns, die den Schmerz, das Leid und das Böse, das uns umgibt, übersteigt. Vielleicht ist das Thema, das sich hier zeigt, denn wir treten in eine Welt ein, in der wir diese Dinge wissen müssen. Wir könnten ewig so fortfahren. Aber letztlich zeigt die Wissenschaft jetzt tatsächlich. Ein neues Experiment erfolgte 2014. Das demonstriert, ich meine, das wird ziemlich verrückt. In den Experimenten existiert ein Objekt nur, wenn es beobachtet wird. Wenn es nicht beobachtet wird, ist es nicht da. Hier ist, warum das wichtig ist. Denn in einem Computer, wenn du ein Computerspiel spielst, diese Computerperspektive kann nicht eine ganze Stadt im Speicher halten, weil das zu viel Speicherplatz beansprucht. Also nur wenn du in diesem Teil der Stadt bist, werden die Wände und Gebäude sichtbar. Und wenn niemand da ist, braucht man das nicht. Was die Experimente zeigen, ist in unserem Physiklabor. Simulationen zeigen, dass Dinge nur existieren, wenn sie beobachtet werden, sonst nicht. Als Teilchen, dann werden sie zu Wellen. Es ist immer noch Energie, aber es ist die Beobachtung, die Interaktion, die die Wellen zu den Teilchen zusammenfallen lässt, die wir Realität nennen. Und genauso funktionieren unsere Computer heute mit Simulationen. Also ist es eine große Frage? Es ist eine große Frage. Nein, es ist faszinierend. Ich meine, ich höre immer mehr davon. All diese Informationen kommen nach und nach heraus, sozusagen tröpfchenweise. Für die breite Öffentlichkeit, nicht nur für Wissenschaftler, verständlich zu machen. Die Matrix markierte einen Wendepunkt im Zeitgeist, wo wir uns fragten, leben wir vielleicht in einer Simulation? Es war das erste Mal, dass diese Idee breit diskutiert wurde. Das Thema war die Matrix. Sie suggeriert, dass es eine unsichtbare Welt gibt, die unsere sichtbare Welt beeinflusst. Wir leben in beiden Welten, gleichzeitig. Hollywoods Kampfszenen machen das Konzept zugänglicher. Doch im Kern geht es um mehr. In der Wissenschaft bildet sich eine Philosophie heraus, die besagt, dass Bewusstsein sich selbst formt und erkennt. Durch die Werke, die es erschafft. Also, ich schreibe ein Buch, ein Künstler kreiert ein Gemälde oder eine Skulptur. Hollywood produziert Filme. Woher kommen diese Ideen? Diese Philosophie besagt, dass diese Ideen entstehen, weil wir als kollektives Bewusstsein uns selbst darum bitten, uns an etwas in uns zu erinnern. Und eine der Arten, wie wir das tun, ist durch das, was wir Unterhaltung nennen. Aber die Unterhaltung erzählt uns tatsächlich etwas sehr Wichtiges über uns selbst. Diese Philosophie bezieht sich auch auf Technologie. Sie besagt, dass alle Technologien, die wir entwickelt haben, egal wie komplex, etwas widerspiegeln, das in uns vorgeht. Ich habe ein Programm darauf basierend gemacht. Als Wissenschaftler bestätige ich, es stimmt. Ich habe noch keine Technologie gesehen, die nicht das imitiert, was in unseren Zellen geschieht. Vom Internetaufbau bis zur Speicherung von Informationen auf Chips, sogar Blockchain, die nun das Vorgehen revolutionieren wird. Finanzen und Geld sind zentral in unserer Welt. Die Blockchain-Technologie ähnelt der Speicherung von Informationen im Genom. Dort existiert ein transparenter, unveränderlicher Datensatz aller genetischen Transaktionen bis zum heutigen Genom. Diese Eigenschaft macht die Blockchain so wertvoll. Sie bietet einen transparenten, unveränderlichen Datensatz aller digitalen Transaktionen. So ist sie vor Manipulation geschützt, anders als manche heutige Systeme. Zentralisierte Finanzsysteme und ähnliche Strukturen halten uns gefangen. Es scheint, als ob Technologie das Potenzial hat, uns von den Ketten der Angst und Gier zu befreien. Sie ist ein Spiegelbild der Art und Weise, wie wir Informationen in den Zellen unseres Körpers speichern. Unser Bewusstsein erweitert sich durch das, was es erschafft. Möglicherweise offenbart uns die Simulation unsere Fähigkeit, Realitäten auf Computern zu simulieren. Dadurch könnten wir uns erinnern, dass wir ähnliche Erfahrungen in unserem eigenen Leben machen. Wenn das zutrifft, wie viele Ebenen tief könnten wir dann in dieser Simulation verstrickt sein? Wo ist unsere Basisrealität? Das ist ein anderes Gespräch, das wir führen könnten. Ich musste Sie fragen, denn ich habe gerade von dieser archäologischen Stätte in der Türkei erfahren und das Göbekli Tepe. Kann es einfach nicht aussprechen. Es ist Göbekli Tepe. Göbekli Tepe revolutioniert das historische Narrativ von alten Zivilisationen. Es wirft den Zeitstrahl all dessen, worüber wir in diesem Gespräch gesprochen haben, einfach über den Haufen. Können Sie allen ein wenig, nur ein wenig, darüber erzählen, was es ist und was dort entdeckt wurde? Ja, es ist wirklich ein wunderbares Beispiel. Meine Lippen sind trocken nach ganztägigen Interviews heute. Ich schätze dich sehr. Ja, ich versinke. Senke meinen Stuhl. Ich muss ihn hier einstellen. Es ist ein perfektes Beispiel, wo die Verbreitung überholter wissenschaftlicher Erzählungen im Klassenzimmer schadete früher dem Wissen. Es ist ein perfektes Beispiel, denn Göbekli Tepe besteht aus einer Reihe von Hügeln, die im Süden der Türkei entdeckt wurden. Sie wurden entdeckt, es war ein amerikanischer Archäologe, der sie damals fand. Er datierte diese Funde und sie stammen aus einer Zeit von über 10.000 Jahren vor heute. Und er hatte gelernt, was wir alle wussten, dass die Zivilisation hat vor 5000 Jahren begonnen, ein Datum zu haben, das doppelt so alt ist. Er sagte, es gibt ein Problem mit den Maschinen. Er wandte sich von der Entdeckung seines Lebens ab, bis ein deutscher Archäologe zur selben Stätte ging und den Daten Glauben schenkte. Berühmt sagte er, wenn ich nicht sofort gehe, werde ich mein Leben hier verbringen. Und das tat er. Und er starb. Ich glaube, es war 2000. Ich denke, er starb 2017 oder 2018 an der Stätte, also Göbekli Tepe, eine Serie von runden Tempelanlagen, die absichtlich von den damaligen Bewohnern begraben wurden. Sie wurden vor 8000 Jahren begraben. Wir wissen nicht, warum sie begraben wurden, ob zum Schutz oder um sie zu verbergen. Die Antwort darauf kennen wir nicht. Und nur einige wenige wurden ausgegraben. Also zeigt das erddurchdringende Radar, dass es ungefähr 20 der Tempelstätten gibt. Nur einige wenige wurden ausgegraben. Und ich denke, Aktuell ist hauptsächlich eine öffentlich zugänglich. Es ist eine laufende archäologische Stätte, aber jetzt, die Datierung zeigt, dass es vor 8000 Jahren begraben wurde, was bereits sprengt den Zeitrahmen. Aber jetzt gehen sie zurück, über 13.000 Jahre, vor heute. Nun, das ist aus zwei Gründen ein Problem. Erstens, es ist älter als 5000 Jahre, die Wiege der Zivilisation. Aber zweitens, als Geologe ist es faszinierend für mich, weil die letzte Eiszeit endete vor ungefähr 12.000 Jahren. Und dann gab es eine Periode unbeständigen Wetters für etwa 4.000 Jahre. Als das Eis schmolz, gab es große Fluten auf der Erde. Das ist sichtbar. Endete die Eiszeit um 12.000 und datieren wir nun von 13.000 bis 15.000, heißt das, sie wurden entweder in der Eiszeit erbaut, was unwahrscheinlich ist, oder davor, bevor das Eis kam. Und all diese anderen Dinge geschahen, die ihre Bedeckung ermöglichten. Die Wahrheit ist, wir wissen nicht, wer sie erbaut hat. Es gibt scheinbar keine schriftlichen Aufzeichnungen und dieses Muster wiederholt sich. Seit 4 Jahrzehnten führe ich Gruppen in den Süden Perus. Covid war das erste Mal in 40 Jahren, dass wir nicht wenigstens einmal in Gruppe nach Peru reisten. Wir kehren 2023 zurück, Funde in präinkaischen Städten. Wie in Tiahuanaco und Bolivien und sogar in einigen der archäologischen Städten im Heiligen Tal in Cusco. Keine schriftlichen Aufzeichnungen, also sieht man das immer wieder. Corral, Peru. Keine schriftlichen Aufzeichnungen. Oder hatten sie doch Schriftaufzeichnungen, die wir einfach nicht erkannt haben? Nutzten sie eine Form der Kommunikation, die wir erst zu verstehen beginnen? Und die Beweise unterstützen das. Und das ist der Anfang eines weiteren Gesprächs. So ist Göbekli Tepe ein greifbares Mysterium, denn man kann nicht leugnen, was die Beweise zeigen. Die Antarktis übertrifft diese Daten bei weitem. Für Zivilisten ist sie tabu. Es gibt jedoch eine kleine Zone auf dem Ross-Schelf, die für kurze Tagesausflüge offen steht. Das Innere bleibt unzugänglich, ist verboten. Wer hindert daran? Nun, das ist interessant. Zurück in die 50er. Während der kalten Kriegsjahre. Die Antarktis wurde quasi aufgeteilt. Es hieß, sie sei ein internationaler Kontinent. Niemand besitzt ihn. Aber gleichzeitig. Die Großmächte der damaligen Zeit errichteten Militärbasen. China errichtete seine Basis, Amerika seine und Russland ebenfalls seine eigene. Im Inneren des Kontinents, hinter dem Eis, wirkt es wie eine Wüste. Kein Eis ist dort zu finden. Es zählt zu den trockensten Orten mit 0% Luftfeuchtigkeit, einer der trockensten auf der Erde. Ja, als Geologe fasziniert mich das. Ich denke, einige der höchsten Gebirgsketten liegen wohl unter diesem Eis, gerade jetzt. Das Eis ist etwa 3 Kilometer dick und es ist seit ungefähr 20.000 Jahren dort. Jetzt, da die globale Erwärmung das Eis schmelzen lässt, zeigen die Satellitenbilder komplexe Strukturen. Es sind keine kleinen Pfahlhütten. Auf der Jagd, Dörfer, ich spreche von großen, komplexen Strukturen, die man für relativ gut erhalten hält. Entweder hat jemand sie im Eis erbaut oder sie existierten bereits vor dem Eintreffen des Eises vor 20.000 Jahren. Sie sind umhüllt von vielen Geheimnissen. Du aus der Filmbranche in L.A. hast sicherlich schon etwas darüber gehört. Sie hatten Filmteams, die hinabgestiegen sind und nie wieder gesehen wurden. Eines davon war, glaube ich, von der UCLA und bestand aus relativ jungen Leuten. Wir wissen nicht, wo dieses Filmteam geblieben ist. Die Eltern mit der Arbeit an Behörden, um es zu finden. Also denke ich, was auch immer wir entdecken. Wenn es in der Antarktis offenbart wird, wird es einschlagen. Die Daten von Göbekli Tepe können einpacken. Und alles, was wir wissen, ist, dass eine neue Menschheitsgeschichte entsteht. Wir sind nicht das, was man uns erzählt hat. Wir sind mehr, viel mehr, als man uns glauben machen wollte. Je besser wir uns selbst kennen, desto gerüsteter sind wir für Krisen und Herausforderungen des Lebens. Und je besser wir uns kennen, desto weniger fürchten wir den Wandel. Das ist entscheidend, Alex, denn die Welt verändert sich und Menschen werden oft konditioniert, Angst davor zu haben. Vor Veränderungen. Und diese Angst macht sie anfällig für die Vorstellungen anderer, wie die Welt sein sollte. Wir brauchen Veränderung. Ich meine, das globale Finanzsystem zum Beispiel, es bricht zusammen unter seiner eigenen Last, weil es nicht nachhaltig ist. Unsere Energiebilanz auf dem Planeten ist in ihrer jetzigen Form nicht nachhaltig. Unsere Lebensmittelproduktion ist nicht nachhaltig angesichts des Klimawandels, der das lokale Wetter beeinflusst. Die gute Nachricht ist, dass wir bereits alle Antworten auf die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, haben. Wir besitzen sie schon seit fast 70 Jahren. Wir haben die technologischen Lösungen für Energie und Nahrung, zum Klima, Finanzen. Wir wissen, wie man Wirtschaftssysteme auf Teilen und Kooperation statt auf Knappheit und Wettbewerb gründet, was aktuell global passiert. Wir wissen das bereits. Was fehlt, ist die Führung, die dies priorisiert und menschliches Leben im Alltag betont. Wenn ich von Führung spreche, meine ich nicht Amerika oder China oder Russland oder etwas in der Art. Es handelt sich schlichtweg um Führung. Wir sind alle Führer. Es geht um unsere Denkweise, über uns selbst und unsere Geschwister auf diesem Planeten. Und dann, wie wir unsere Gedanken in die Entscheidungen umsetzen, die wir politisch, finanziell, wirtschaftlich treffen. Und es ist sehr ermächtigend, ein Weg, um über unsere Welt nachzudenken. Aber alles beginnt mit unserer Geschichte. Also, unsere Geschichte. Wir haben heute einige Themen angesprochen, die unsere Geschichte verändern und die uns neue Wege und Gründe geben, anders über uns selbst nachzudenken und das auf kraftvolle Weise. Aber ich denke, es ist wichtig, dies in Freundlichkeit zu tun. Wütend zu sein ist kontraproduktiv, obwohl wir es sein könnten. Und viele sind es. Als Wissenschaftler, Alex, sehe ich uns auf einer steilen Lernkurve. Wir haben als Individuen und Gesellschaften Entscheidungen auf Basis des damaligen Wissens getroffen. Dinge, die in den 1950ern unbekannt wären. Heute wissen wir mehr über DNA, Biologie und Energieerzeugung. Diese alten Ideen, sie haben uns gedient und uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Und jetzt können wir sie würdevoll loslassen. Anstatt vergeblich an Unwirksamem festzuhalten, sollten wir offen sein. Lasst uns neue Technologien und die damit einhergehenden Denkweisen in unserem Leben begrüßen. Und ich glaube, zum ersten Mal seit langem entdecken wir, was es wirklich heißt, ein Mensch zu sein in dieser wunderschönen Welt, die unser Menschsein unterstützt. Und es ist leicht, in Kleinigkeiten stecken zu bleiben und wütend zu werden, weil die Welt nun so ist. Doch ich glaube, es ist klüger, diese Teile als Stütze für ein großes Puzzle zu betrachten. Blick aufs Ganze und sag ja. Die Welt von gestern verändert sich. Und die gute Nachricht ist, dass wir neue Lösungen haben. Erfordern von uns, ganz anders zu denken über uns selbst und unsere Beziehung zur Welt. Und deshalb sind diese Entdeckungen wichtig. Ich muss Sie um einen letzten Gefallen bitten. Bitte kommen Sie zurück. Ich könnte leicht 5 oder 6 Stunden mit dir plaudern, mein Freund. Mir ist klar, dass du viel um die Ohren und zu tun hast. Dennoch schätze ich es sehr, dass du heute Zeit für uns gefunden hast und dass du dich den großen, gewaltigen Fragen gestellt hast, die ich dir gestellt habe. Das bedeutet mir viel. Aber bitte, kehr zurück, mein Freund, denn unser Gespräch war wirklich wunderbar. Vielen Dank. Wir nennen es den Teil von Greg und Alex. Ich weiß. Ich denke, es ist ein wirklich wichtiges Gespräch, das wir führen. Und ich muss als Wissenschaftler anerkennen, dass es eine sehr andere Art des Denkens ist. Das ist anders als das, was ich in der Schule gelernt habe und in der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Es gibt einen Konflikt in der wissenschaftlichen Gemeinschaft, denn da ist die alte Theorie und dann gibt es Beweise, die sie nicht stützen. Und die Wissenschaftler fragen sich, was machen wir damit? Und wie gehen wir damit um? Und dann stehen einige von ihnen unter ökonomischem Druck. Wenn du diese neuen Entdeckungen lehrst, könntest du deinen Job verlieren. Keine lebenslange Stelle. Keine Lebenszeitstellung mehr. Ich arbeite nun mit besten Freunden, darunter Dr. Bruce Lipton. Ja, er kommt morgen in die Sendung. Ich dachte, er wäre bald Gast. Siehst du ihn? Grüß ihn bitte herzlich von mir. Ich werde es tun. Wir haben erst vor 2 Wochen zusammen in Paris präsentiert. Wir standen gerade gemeinsam auf der Bühne. Er gab seine Stelle als Biologielehrer für Medizinstudenten auf, da seine Experimente die Lehrpläne nicht stützten und ihm untersagt wurde, aktuelle wissenschaftliche Entdeckungen zu lehren. Diese gelten heute als Spitzenforschung, bekannt als Epigenetik. Er wird Ihnen sicher mehr darüber erzählen können. Also ja, das ist der Kernpunkt. Wenn wir den Beweisen der Geschichte folgen, führen sie uns. Es ist eine ermächtigende neue Welt, die auf junge Menschen wartet, und ich bin froh, ihre Entfaltung miterleben zu dürfen. Aber im Kern geht es um unsere Geschichte und wie wir gelernt haben, über uns zu denken. Danke also für die Plattform, auf der wir Ideen teilen und erforschen können. Das mache ich gerne. Freue mich auf unser nächstes Treffen, Alex. Freund, danke für all deine harte Arbeit und die Kämpfe, die du draußen ausführst, um der Welt zu helfen. Ich schätze dich wirklich. Gern geschehen. Pass gut auf dich auf. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.